بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alles wird mit Allah dem Herrn der Welten, Allahs Segen, Heil, Barmherzigkeit und Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben gestern angefangen, über den zweiten Hadith zu sprechen, und wir haben etwas aus dem Leben von Aisha radiallahu ta'ala anha erfahren. Und heute kommen wir zum eigentlichen Hadith, in dem der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat. Allahs Gesandte, also es wird ein Heer einen Kriegszug zur Kaaba unternehmen, und wenn sie dann in unbewohntes Wüstengebiet gelangt sind, werden sie vom ersten bis zum letzten in der Erde versinken. Ich erwiderte, o Gesandter Allahs, wie werden sie vom ersten bis zum letzten der Erde versinken, wo unter ihnen doch die Leute sind, die für sie den Markt betreiben, und solche, die nicht zu ihnen gehören? Er antwortete, sie werden vom ersten bis zum letzten in der Erde versinken, doch werden sie entsprechend ihrer Absichten auferweckt werden. Dies ist muttafaqun alayhi, mit Bukharis Wortlaut überliefert. Und als wir über den ersten Hadith gesprochen haben, haben wir zusammenfassend gesagt, dass der erste Hadith weist darauf hin, dass eine Tat erst rechtschaffen sein kann, wenn die dazugehörige Absicht da war. Und aus diesem zweiten Hadith lernen wir mehr oder weniger den umgekehrten Fall, dass auch wenn die Absicht in Ordnung ist, bedeutet es noch nicht, dass die Tat in Ordnung ist. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kündigt hier ein zukünftiges Ereignis an. In der Vergangenheit hat man bereits schon einmal versucht, die Kaaba anzugreifen. Und wir kennen das in der Geschichte, also wir kennen aus den Hadithen ziemlich genau drei Fälle. Der erste Fall ist der bereits sich ereignet hat in Bezug auf Abraha aus dem Jemen. Und jeder kennt die Geschichte, von der in Surat Al-Fil, Alam Tara Kaifa, die Rede ist. In diesem Vorhaben, was ist da passiert? Allah subhanahu wa ta'ala, er selbst hat sein Haus beschützt, indem er Vögel entsandt hat, die auf das Heer Steine geworfen haben und dieses Heer verjagt haben. Die meisten sind davon gestorben, heißt es, und manche von ihnen konnten fliehen. Wie dem auch sei, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns in diesem Hadith angekündigt, dass in Zukunft eine Armee vorhaben wird, die Kaaba ebenfalls anzugreifen. Und zusammengefasst, Allah subhanahu wa ta'ala wird wieder selbst dieses Haus verteidigen. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat auch von einem dritten Mal gesprochen, wo Menschen versuchen werden, die Kaaba Allahs zu bestürmen. Und er sagte uns, alayhi salatu wassalam, dass dieses dritte Mal, von dem ich jetzt rede, obwohl die Reihenfolge, Allahu a'lam, ob das Ereignis zuerst eintreffen wird oder das andere, nur Allah weiß Bescheid, aber diesen Fall wird es tatsächlich geschehen, und es wird jemand kommen und die Kaaba zerstören. Das ist ein Ereignis, das der Gesandte sallallahu alaihi wasallam uns vorausgesagt hat. Und insofern wissen wir, insofern sagen manche Ulama als Erläuterung dieses Hadithes, als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es wird ein Heer einen Kriegszug zur Kaaba unternehmen, oder es wird ein Heer die Kaaba bestürmen, dann weiß das darauf, oder dann wollte er eigentlich damit sagen, dass die Muslime sich vorbereiten sollen auf diesen Tag, das Haus Allah subhanahu wa ta'ala verteidigen. Denn in diesem Fall, Allah subhanahu wa ta'ala wird es übernehmen, aber es gibt auch andere Fälle, wo es eben nicht so sein wird, wie bereits gesagt. Insofern ist dieser Hadith ist zwar eine Ankündigung eines zukünftigen Ereignisses, aber gleichzeitig ist er eine Aufforderung dazu, dass man, dass die Muslime sich stärken, dass die Muslime sich vorbereiten auf jeden Tag, wo so etwas passieren kann. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat in diesem Hadith uns nicht mitgeteilt, um welche Armee es sich handelt, die die Kaaba bestürmen werden oder wollen. Und er hat uns auch nicht mitgeteilt, wann dies geschehen wird, weil dies irrelevant ist. Wichtig ist die Botschaft, die dahinter steckt, wie wir bereits erwähnt haben. Er sagte, es wird ein Heer einen Kriegszug zur Kaaba unternehmen, und wenn sie dann in unbewohntes Wüstengebiet gelangen, auf Arabisch Bayda, Bayda ist eine Wüste oder ein großes unbewohntes Gebiet. Wenn sie auf diesem Gebiet dann sind, werden sie in der Erde versunken. Und im Hadith heißt es, alle von ihnen, der erste von ihnen und der letzte von ihnen. Das ist ein Ausdruck dafür, dass jeder einzelne von ihnen in der Erde versunken werden wird. Und die Frage ist, was lernen wir aus diesem Hadith? Aber erst einmal reden wir darüber, über die Aussage von Aisha radiallahu ta'ala anha. Sie sagt in diesem Moment, O Gesandte Allahs, wie kann es sein, dass alle in den Erdboden versunken werden, wo unter ihnen doch diejenigen sind, die für sie den Markt betreiben? Gemeint ist, die Leute, die den Markt betreiben, gemeint sind die Händler oder die Sklaven, die für diese reichen Leute den Markt betreiben. Das ist damit gemeint. Auf Arabisch heißt es wortwörtlich, Aswaquhum, ihre Märkte sind unter ihnen. Gemeint sind diejenigen Leute, die ihre Märkte betreiben, die Sklaven. Aber was sie damit eigentlich sagen will, radiallahu anha, ist, dass unter dieser Armee auch Leute sein werden, die nichts mit der Sache zu tun haben. Denn der Sklave, das soll damit gesagt werden, der Sklave, der für seinen Sklavenherrn arbeitet, er macht das unter Zwang. Er macht das nicht freiwillig. Keiner ist freiwillig ein Sklave, außer ein Sklave Allah subhanahu wa ta'ala. Insofern sind sie gezwungenermaßen sozusagen mit den anderen in Richtung Kaaba gegangen, und trotzdem wurden sie in den Erdboden versunken, oder werden sie in den Erdboden versunken werden. Und deswegen sagte sie, O Gesandter Allahs, wie werden sie vom ersten bis zum letzten der Erde versinken, wo unter ihnen doch die Leute sind, die für sie den Markt betreiben, und solche, die nicht zu ihnen gehören. Solche, die nicht zu ihnen gehören, es gibt in einer anderen Version dieses Hadithes, sagte der Gesandte, sagte Aisha radiallahu ta'ala, fihim, und zwar antwortete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in unserer Version erstmal, sie werden vom ersten bis zum letzten der Erde versinken, doch werden sie entsprechend ihrer Absichten auferweckt werden. In einer anderen Version sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diese Version, die ich jetzt vorlese, in Sahih Muslim überliefert, er sagte, na'am, fihim al-mustabsir, والمجبور وابن السبيل ويهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. In dieser anderen Version sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, jawohl, das heißt, es stimmt, alle werden in den Erdboden versunken werden, und unter ihnen gibt es Al-Mustabsir. Al-Mustabsir ist gemeint, derjenige, der absichtlich dabei war. Das heißt, derjenige, der freien Willens dabei war. Der auch tatsächlich zur Kaaba, die Kaaba bestürmen wollte. Wal-Majbur. Es gibt aber unter ihnen auch Leute, die gezwungen sind. Wabnus-Sabil. Wortwörtlich der Sohn des Weges. Gemeint ist in diesem Fall irgendjemand, der mit ihnen gelaufen ist. Er hat die Karawane gesehen. Ja, oder diese Armee gesehen und ist mit ihnen in die gleiche Richtung gelaufen, auf welchen Gründen auch immer. Zum Beispiel brauchte er irgendetwas, hat für sie gearbeitet, hat ihnen etwas getragen, damit er einen Lohn bekommt. Irgendetwas. Auf jeden Fall ist er mit ihnen in die gleiche Richtung gelaufen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sinngemäß, sie werden alle gleichzeitig vernichtet, aber sie werden alle sinngemäß entsprechend ihrer Absichten auferweckt werden. Was wir aus diesem Hadith lernen, ist, dass die gute oder schlechte Absicht manchmal keinen großen Einfluss hat. Und deswegen ist dieser Hadith ein Paradebeispiel dafür, dass jeder Muslim gewarnt sei vor schlechten Freunden, vor Leuten, die einen vom richtigen Weg abbringen, von As-Sirat al-Mustaqim abbringen. Denn diese Personen, wortwörtlich, sie gehören eigentlich nicht zu dieser Armee und sie hatten auch gar nicht vor, die Kaaba zu bestürmen, und trotzdem werden sie der gleichen Strafe verfallen wie die anderen. Sie werden der gleichen Strafe verfallen. Und deswegen in diesem Leben kann es sein, dass sie die gleiche Strafe bekommen wie die anderen. Im Jenseits sieht es anders aus. Aber trotzdem war es ein Übel, dass sie in diesem Leben mit schlechten Freunden zusammen war und dass sozusagen ihnen die Strafe ebenfalls ereilt hat. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam macht uns deutlich, dass die Absicht spielt zwar eine Rolle, aber nicht, wenn man die Absicht spielt eine Rolle, wenn es um die Strenge der Strafe geht, nämlich im Jenseits. Denn wenn sie nicht wollten, oder wenn sie werden entsprechend ihrer Absichten auferweckt werden. Aber trotzdem war es ihnen nicht erlaubt, dass sie mit diesem Volk ebenfalls in die gleiche Richtung gehen, obwohl sie nicht einmal das gleiche vorhatten wie die anderen. Und deswegen bei der Thematik, dass man sich unterscheidet äußerlich von anderen Religionsgemeinschaften, das ist eine Thematik, die hängt eben nicht zusammen mit der Absicht. Denn eine Person, die einer anderen Glaubensgemeinschaft nachmacht, vom Herzen her, das wäre ja gar kein Muslim mehr, logischerweise. Aber wenn eine Person äußerlich den Anschein erweckt, dass sie zu einer bestimmten Gemeinschaft gehört und der anderen Gruppe sozusagen ähnelt, das ist das, was verpönt ist. Warum? Weil jeder von uns weiß, dass die Äußerlichkeiten haben Einfluss auf das Herz. Das heißt zum Beispiel, ich gebe ein ganz einfaches Beispiel, warum mag ein kleines Kind zum Beispiel einen Arztkittel anziehen oder irgendetwas, was er normalerweise nicht anzieht? Warum? Weil das ist eine Art Zugehörigkeitsgefühl. Wenn du mal etwas anziehst, eine Kleidung, zum Beispiel Kleidung, die ein Imam normalerweise trägt, oder Kleidung, die ein bestimmter Arbeiter trägt, dann hast du das Gefühl, du bist einer von ihnen. Und deswegen sagen die Ulama, dass die äußerliche Erscheinung oder das äußerliche Erscheinungsbild hat sehr wohl einen Einfluss auf das Herz. Und deswegen die Scharia von vornherein sagt dir, mach anderen Menschen, wenn es um religiöse Elemente geht, auf keinen Fall nach, weil wenn du das machst, ist das der erste Schritt, damit dein Herz ebenfalls den anderen Menschen nachmacht. Und deswegen das Verbot, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer einem anderen Volk ähnelt, der gehört zu ihnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben, unsere Gebete annehmen, denn er ist derjenige, der dazu imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Mubarakallahu fiikum. Kannst du das nehmen? Brauchst du nicht.